Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Pop, hört ihr das? Prepper preppen gern im Keller. Sie wollen gern polarisieren. Aber Scheiße kann man nicht bullieren. Es hat sich ausgepoppt. Zumindest theoretisch, denn jetzt diffundieren meine Worte durch ein formschönes 13 cm durchmessendes Ding, welches sich an einem Schwanenhals befestigt zwischen Mikrofon und mir befindet. Der restliche Schwan war übrigens gar nicht mal so unlecker. Zudem sind wir bei KRD Folge Nummer 3. Zu Wort kommt der TJ, nicht der DJ. Gewinne, gewinne, gewinne! Nein. KRD ist ja vollkommen unkommerziell. Jubiläen, Jubiläen, Jubiläen. Geocaching ist, wird 20 Jahre alt und der Geocaching-Stammtisch überführt 100. Stattfindungen selbstverständlich nicht Jahre. Und da war ich kürzlich. Schön war's, viele sind gekommen. Kurze Episode zwischendurch. Alkoholfreies Hefeweizen. Das war das Problem, denn es war von dem, was ich gern trinke, nur noch eine Flasche da. Ja, das war auch lecker. Aber dann brachte mir die freundliche Bedienung eine Flasche, nein, gar keine Flasche, ein Glas. Und da stand dann auch was drauf, nämlich welches Hefeweizen da drin ist. Und der Titel erklärte eigentlich schon, warum der ehemalige gleichnamige Herrscher der Bajuwaren in den Starnberger See gesprungen ist. Denn wenn der das jeden Tag hätte trinken müssen, dann war die Sache eigentlich klar. Ist genauso wie mit diesem Zeug, was immer in der Werbung so prickelt im Bauchnabel. Hey, ich kann mir vorstellen, dass bei Günter Grass Blechtrommel, also in der Verfilmung, ne, da war das so eine Sache mit Speichel und Brause im Bauchnabel. Und das hat mit Sicherheit auch besser geschmeckt als das Zeug, was die als Bier verkaufen. Also grundsätzlich kannst du davon ausgehen, wenn die so eine Werbung machen, taugt das Zeug nix. So, meinem Unmut Luft gemacht. Aber dann, plötzlich wurde ich konfrontiert mit so einem absolut, also für mich, absolut neuen heißen Scheiß. Eine Casherin materialisiert sich vor mir, zaubert eine Box aus dem Nichts und fragt: Puzzlesteine? Was? Sammelst du Puzzlesteine? Nee, aber meine Frau, diese kostenlosen Grillanzünder, die du da auch in deiner Box hast. Na dann nicht. Ja, egal, zeig doch mal her. Was denn für Puzzlesteine? Tja, und dann reicht sie mir ein weißes Puzzlesteinchen mit ihrem Namen, einem Teambild und einem Verfolgungscode. Da hatte ich selbstverständlich Fragen. Also, die Lieferung erfolgt offensichtlich in einem passfreudigen Rahmen, denn es gibt keine Randsteine. Und dann kannst du deine ganzen Steinchen aus diesem Rahmen pulen und mit anderen Leuten tauschen und am Schluss hast du ein lustiges, buntes Puzzle. Weil die Steinchen, die passen halt alle irgendwie zusammen, die haben also alle die gleiche Rasterung. Und ja, es könnte dann auch ein geschäftstüchtiges Konzept für diesen einen Shop sein. Weil wenn nur der die verkaufen darf, dann darf der die eben auch nur machen. Naja, mein Ding wird's wohl nicht, denn wenn du schlechte Zeiten kriegst, ne, dann haben Plaste-Sachen halt einen miesen Brennwert. Und davon abgesehen sind sie biologisch schlecht abbaubar. Aber mal rein hypothetisch. Du kaufst dir jetzt so einen rechteckigen Rahmen mit Puzzlesteinchen, mit deinem Teamnamen und deinem Kram drauf. So, was machst du dann damit? Machst du es leer bis auf eines? Wahrscheinlich, ne? Eins von deinen willst du ja drin haben, weil wäre ja blöd, Puzzlesteine von allen zu haben, aber von den eigenen nichts. Ne? Also eins wirst du dir aufheben und das möchtest du wahrscheinlich in der Mitte von dem Rahmen haben, aber da hält ja nichts. Also pappst du es erstmal Mitte links an Rahmenrand. Rechts, nee, Mitte links, besser. Mit der Zeit findest du dann Gleichgesinnte, die auch solche Puzzledinger haben und dann tauschst du die. Und wenn du alle deine Teilchen, bis auf das eine, was ja zu Hause schon an deinem Rahmen ist, getauscht hast, hast du ja theoretisch deinen Rahmen auch wieder voll. Dann pappst du dein eigenes Puzzleteilchen mittig rein, tust den ganzen Rest drumherum drapieren und alles ist schick. Aber dann hast du keine Teilchen mehr, aber es gibt auch noch andere Leute, von denen du ja auch gern was haben willst. Also kaufst du einen neuen Rahmen. Die gleiche Prozedur wie vorher, ne? Alles raus, bis auf eins, das soll in die Mitte, geht aber nicht, also Mitte links. Jetzt Sortierung. Wie sortierst du's? Was kommt in den ersten Rahmen? Deine Cash-Kumpels? Oder vielleicht die Owner der geilsten Caches? Und musst du dann möglicherweise andere rausnehmen, wenn du jetzt einen findest, der einen geileren Cash hat oder der jetzt dein besserer Cash-Kumpel ist? Und wo tust du die dann hin? Aber du hast ja noch den zweiten Rahmen. Ist das dann der zweite Wahlrahmen? Platzierst du die Dinger dann um? Nehmen wir mal an, du spezifizierst die Reihen und Spalten von links nach rechts, von A bis Z und von oben nach unten von 1 bis 10. Wer kriegt jetzt den Platz links oben, also A1? Wer ist der hellste Stern am Owner- oder Cacher-Himmel? Und wer ist der letzte Arsch rechts unten auf Z10? Und was passiert, wenn der auf Z10 dich mal besucht, das Puzzle an der Wand sieht und feststellt, boah, ich bin unten rechts? Plötzlich zerbricht daran eine Freundschaft. Wohin mit den Puzzleteilchen? Malst du möglicherweise den zweiten Rahmen schwarz an, so à la schwarze Liste, und da kommen dann nur die rein, die du nicht leiden kannst, oder die Owner, die dich enttäuscht haben, oder die miese Caches haben, oder wirfst du die Dinger einfach weg? Du entscheidest dich diesmal, das Teilchen wegzuwerfen, denn du hast zu wenig Teile für eine schwarze Liste und du möchtest den zweiten Rahmen doch noch schön machen. Noch jedenfalls. Nächstes Problem. Wo kommt das Teilchen rein, wenn du es denn wegwirfst? Kommt's in die gelbe oder in die schwarze Tonne? Naja, du bist ein bisschen ahnungslos, weißt ja nicht, aus welcher Plaste ist das Zeug, kann man das recyceln oder nicht. Sicherheitshalber schwarze Tonne. Du packst es also in die schwarze Tonne, die wird abgeholt und das Zeug geht möglicherweise in die Verbrennung. Möglicherweise aber auch ein Schiff nach Indien oder China. Weil Müllexport ist ja trendy. Und dort wird es dann fachgerecht aufbereitet oder landet irgendwie in einem Fluss. Danach wird es ins Meer gespült, denn die Plaste ist leicht und schwimmt ja gut. Jetzt schwimmt es dann im Meer so vor sich rum, trifft vielleicht dieses PET-Flaschenfeld, wo unter Umständen auch noch irgendwelche Netzstücke drin sind und so. Auf jeden Fall, aufgrund statischer Aufladung, pappt es dann auch da dran. Und irgendwann kommt dann so ein Wal, zieht die Unterlippe runter, entblößt seine Barten, saugt sich Tonnen Phytoplankton rein und durch Zufall auch eben dieses Puzzleteilchen mit dem anderen Scheiß, der da jetzt irgendwie im Wasser ist. Der taucht ab, taucht wieder auf, frisst woanders, taucht ab, taucht wieder auf. Irgendwann trifft er auf die Fischfangflotte. Nicht die für Wale, sondern die für Thunfisch. Aber die fangen den jetzt zufällig mit. Der Wal ist Beifang, kommt also ins Netz, ne, wird mitfiletiert. Dem seine Stückchen, die Thunfischstückchen, Bohnen, Mais, Couscous, zack, rein in die Thunfischkonserve und die Sache ist fertig. Monate später. Tja, da bin ich mal schon mal oben. Ein Rabe rabt. Ich bin hier auf dem Rundwanderweg. Karge Landschaft, weiter Ausblick. Sehr, sehr schön hier. Ich gehe jetzt noch mal ein Stückchen weiter. Nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Vielleicht sollte ich ein bisschen lauter werden noch, damit ich nicht so laut reden muss. So. Weil wir wollen ja auch nicht, dass hier die ganzen Leute ein bisschen verrückt werden. Du bist früh aufgestanden, hast den Brocken bestiegen. Ich bin's, der kleine Hunger. Boah, nerv nicht. Du bist trotzdem hungrig. Ja, aber die Buden haben alle noch nicht auf. In deinem Rucksack sind noch Thunfischsalat und Semmeln. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, warum überteuerten Turinep konsumieren, wenn doch noch was im Rucksack ist? Beim zweiten Bissen hast du auf etwas Hartes gebissen. Es hat Knack gemacht Und jetzt ist da irgendein Fremdkörper auf deiner Zunge. Du pulst in diesem Brei aus Semmel und Thunfischsalat in deinem Mund und förderst ein weißes Stück irgendwas zutage. Ist es ein Stück von einer Verblendung, von einer Krone, vom Stück Zahn, was abgebrochen? Oh, fuck. Du kramst in deinem Rucksack, hast natürlich deine ECA dabei, unter anderem dann auch einen Taschenspiegel, guckst dir die ganze Chose an und stellst fest, zum Glück nichts an den Zähnen. Naja, dann kannst du ja in Ruhe weiter essen. Und das tust du auch. Am Abend stellst du fest, im Internet, oh, Thunfischsalat-Produktrückruf. Mögliche Plasteteile im Inhalt. Na, das hast du ja schon festgestellt. Zumindest mal hast du jetzt ein Fragment deines Puzzleteilchens. Den runtergeschluckten Rest, naja, der geht auf natürlichem Weg via Toilette in die Kanalisation, von der Kanalisation in die Wasseraufbereitung, als Mikroplastik, weil es sich ja schon irgendwie abgeschliffen hat, und dann ins Grundwasser. Der Geocacher-Fußabdruck wird größer. 10 Jahre später. Jonas Schmirulanski geht surfen. Und surft so vor sich hin, plötzlich kommt ein Wal vorbei und verschluckt den. Passiert ja alles zweimal irgendwie auf der Welt, ne? Kommt ja alles wieder. Irgendwann spuckt der Wal den Jonas wieder aus. Und der Jonas erzählt irgendeinem Boulevardblatt von seinem Zeitvertreib. Und wie er die Innereien des Wales mit GC-Team-Puzzles tapeziert hat. Boah, und das möchte ich dann echt nicht in der Zeitung lesen oder im Radio hören. Nee, ich glaube, das ist nicht gut. Dann nehme ich doch lieber diese kostenlosen Grillanzünder oder dieses bunte Blech. Das letztere schwimmt zumindest nicht. Oder, am besten lasse ich den ganzen Scheißdreck ganz. Tja, TJ. Vielleicht ein Hauch zu konstruiert, aber wo du recht hast, hast du recht. Apropos Recht. Leider nützt der Popschutz nichts, wenn ich eine dieser unsäglichen Audiokonserven einspiele, die seinerzeit auf Karte gebannt wurden. Die sind nämlich so gut oder schlecht, wie sie bei der Aufnahme waren. Und das wird mich und damit euch noch eine ganze Weile verfolgen. Genau wie das folgende Thema. Dosensucher benötigen ja oftmals Kram. Gern billigen Kleinkram und den am liebsten sofort, das heißt möglichst ratzfatz via Großlogistikzentrum bezogen. An dieser Stelle sei übrigens nochmal darauf hingewiesen, dass Hörer nicht ausschließlich an männliche Personen gerichtet ist, sondern weibliche Hörerinnen und alle anderen Hörers, wie zum Beispiel Kinder, Haustiere, Alexa, Siri und Hey, Automobile einschließt. Wer mag es sein? Boah, das quietscht ja wieder, das ist ja die Hölle. Trari, trara, der Paketdienst ist da. Ja, moin. Ein Paket für der Jack? Ja. Dann bitte hier unterschreiben. Oh, Kuli. So, und ihr Paket, bitteschön. Dankeschön. Tschüss, schönen Tag noch. Oh, meine Fresse. Ein Paket. Haha. Sag mal, wo kommst du denn her? Ich komme aus China, bitte sehr. Oje. Kann ich das überhaupt anfassen? China. Wo bekanntlich dieses neue Coronavirus grassiert und nicht nur dort, sondern auch schon in Europa Todesopfer fordert. Panikartig fragt sich der Dosenhypochonder, wie riskant es denn sei, dass er das Päckchen nun an- oder gegebenenfalls schon ausgepackt hat und ob vielleicht gar schon alles zu spät ist. Nun, ich bin weder Mediziner noch Mikrobiologe, darum habe ich keine Ahnung. Dennoch sollte es doch irgendwo eine Antwort auf diese Frage geben. Fündig wurde ich auf der Seite des RKI, des Robert-Koch-Instituts. Dort steht in den FAQs zum SARS-CoV-2 sinngemäß Stand 15.02.2020, dass die Übertragung der Viren primär über Sekrete aus dem Respirationstrakt, also mehr oder weniger flüssiger Auswurf aus den Atmungsorganen, erfolgt, weshalb eine gute Handhygiene empfohlen wird. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 über Oberflächen, die nicht zur direkten Umgebung eines symptomatischen Patienten gehören, wie zum Beispiel importierte Waren, Postsendungen oder Gepäck, erscheint daher unwahrscheinlich. In Folge wird auf das BFR, das Bundesinstitut für Risikobewertung, hingewiesen. Dort steht wiederum sinngemäß in den FAQ, Stand 3.2.2020, dass es derzeit noch keine nachweislich bekannten Fälle gibt, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder importiertes Spielzeug angesteckt haben. Übertragung über zuvor mit Viren kontaminierter Oberflächen, das heißt Schmierinfektionen, seien zwar denkbar, aber da die Stabilität der Viren in der Umwelt relativ gering ist, erscheint das nur in einem kurzen Zeitraum wahrscheinlich. Im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen. Die Inaktivierung erfolge in der Regel in getrocknetem Zustand innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen. Genauere Daten zum neuartigen Coronavirus 2019-nCoV lägen derzeit noch nicht vor. Das bedeutet somit, Zitat: Aufgrund der bisher ermittelten Übertragungswege und der relativ geringen Umweltstabilität von Coronaviren ist es nach derzeitigem Wissensstand unwahrscheinlich, dass importierte Waren wie importierte Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände und Spielwaren, Werkzeuge, Computer, Kleidung oder Schuhe Quelle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten. Zitat Ende. Also achtet auf eure Handhygiene und lasst euren Krimskrams ordentlich trocknen, bevor ihr ihn befingert. Auf der Seite der BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wird in epischer Breite erläutert, wie man richtig Hände wäscht und wozu das alles gut ist. Zum Nachlesen das Ganze zu finden unter www.infektionsschutz.de/händewaschen, www.rki.de und www.bfr.bund.de, Bund mit D für die, die es sonst nicht wissen. Corona, eine Herausforderung. Eine ganz andere Art der Herausforderung hatte letztes Jahr der TJ. Doch hört selbst. Der geneigte Hörer ahnt es vermutlich bereits. Es handelt sich hier um zwischenkommentierte, gesampelte Audiofragmente eines der vorletzten Herausforderungen, die ein alter weißer Mann erleben kann. Es ist die Geschichte eines Mannes, der einen Brocken bestieg und von einem Berg wiederkam. Hallo. Es ist ein Freitag im September 2019 und ich bin im Harz. Ja, Harz. Harz kannte ich vorher immer nur von, du lehnst dich an eine Fichte und zack, hast du die Finger klebrig oder die Klamotten versaut oder irgendwie sonst was. Alternativ, du hast mal irgendwann was eingeölt oder du kriegst ein altes Schätzchen mit Öl, das Öl ist verharzt, das Ding bewegt sich nicht und alles ist versaut. So, das war für mich Harz. Dann hatte ich irgendwann eine Arbeitskollegin, die erzählte irgendwas vom Brocken. Da fährt sie dann jedes Jahr hin. Auch Harz. Und ja, dann war da ein Podcast-Kollege, der erzählte mal was von einer Ferienwohnung. Auch Harz. Aber selber so Harz? Keine Ahnung. Brockenbahn? Keine Ahnung. Was gibt's im Harz? Keine Ahnung. Willst du dahin? Eigentlich nicht. Ja, und dann hatte die Holde einen Lehrgang oder eine Fortbildung oder ein Treffen, vollkommen egal. Und sie fragte, hey, TJ, kommst du mit in Harz? Und ich sagte, ja. Ja, und jetzt sitze ich hier im Harz, quasi als Strohwitwer. Die Holde ist da mit ihren Kolleginnen in einem Kloster und ich sitze hier in einer Ferienwohnung, die, ja, wie soll ich sagen, Die besteht aus Nadelholz. Also eigentlich viel Harz. Ja, passend. Morgen früh habe ich vor, mich auf dem Parkplatz von einem Kriegerdenkmal zu stellen und von dort zu Fuß auf den Brocken zu gehen. Jetzt werden einige Leute wieder sagen, oh, auf den Brocken gehen, überhaupt kein Problem, das machen wir einmal im Jahr und so. Ja, schön, ich war da aber noch nie. Und ich wollte nicht die typische Strecke gehen, die alle gehen. Da geht man also offensichtlich so Mann hinter Mann. Dieses Gefühl Jakobsweg, das wollte ich eigentlich nicht haben. Und so von den gängigen Startpunkten aus hat man es möglicherweise, gerade weil es morgen halt ein Samstag ist. Und ich habe mir gedacht, wenn du relativ früh an dem Parkplatz bist, da gibt es kein Wirtshaus, der ist ein bisschen abgelegen, ist von der Weglänge her mittelprächtig, hat aber die wenigsten Höhenmeter, sollte für mich ganz gut zu schaffen sein. Ja, mit ein bisschen Glück schaffe ich es ja dann darauf und auch wieder runter. Und was da auf dem Weg passiert, ich glaube, darüber wird es dann auch ein weiteres Tondokument geben. Vielleicht sogar mit Bild. Wir werden sehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt ganz kurz. Und ja, wir hören uns. Bis denn. Tschüss. Langweilig. Teile mit bewegten Bildern. Boah, sowas ist total ungeeignet für einen Podcast. Und nach einer Tonextraktion ist das Ganze noch viel langweiliger. Hi, guten Morgen. Es ist dunkel, der Mond ist halb voll und ich latsche hier durch die Pampa. Es ist quasi mitten in der Nacht und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber hier gibt es Hirsche. Und die Hirsche röhren. Habe ich so noch nie gehört, jedenfalls nicht in dieser Form. Ist der absolute Knaller. Ja, der Mond schafft es zumindest mal, hier so weit Licht zu machen, dass ich was sehen kann. So, und dann schauen wir mal, wo es jetzt hingeht. Also, ich befinde mich auf dem Weg zum Brocken und ich mache jetzt mal hier ein bisschen leiser, damit ich nicht übersteuere. Aber ich werde wahrscheinlich nachher, falls sie noch mal röhren, ein bisschen hochdrehen, damit ihr das auch hören könnt. Wie man hört, hört man nichts. Tja, sind sie wohl ein Stück weitergezogen? Keine Ahnung. Wenn noch mal was ist, ich mach dann wieder an. So, die ersten Bilder, es ist noch dunkel. Aber schön haben sie es hier. Ich weiß nicht. Wir kommen langsam höher. Einmal Rundumblick. Nicht schlecht. Sagt das Navi. Kann man was erkennen. So. Also. Hier sind wir. Und wohin müssen wir? Dahin. Ich denke mal dahin. Zum Grenzweg. Los. Dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr so weit. Na? Nee, falsch. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, weil zum Brocken geht's nach da, irgendwie. Schauen wir mal. Hier gibt's ja Wegweiser. Damit ihr die auch mal seht. So sieht's aus. Da geht's nach Schirke. Da geht's ins Elend. Braunlage Torfhaus, da komme ich her. Und 4,3 Kilometer zum Brocken. Da gehen wir jetzt hin. Tja, jetzt ist 6.33 Uhr. Es ist kühl. Und ihr seht, man kann schon die Betonplatten sehen, auf denen ich hier rauflaufe. Es geht stetig bergauf und es wird heller. Schauen wir mal. Nicht übel. Wow. Leute, könnt ihr das sehen? Ist schon was heller. Ja, das ist der Grund, warum er hier ist. Schick, oder? Boah, so viel Kopfkino kann kein Synapsenschwarm herstellen. Darum lasse ich das Thema mit der Brockenbahn ausklingen. Epilog. So war das damals, TM. Und aber, da ihn der Brocken nicht geschafft hat, bleibt noch eines offen. Wertes Auditorium, Frage an euch, rein rhetorisch selbstverständlich. Was könnte ein Mann letztlich noch tun, bevor er diese Welt verlässt? Die Nummer 10 auf der To-Do-Liste der 10 Dinge, die ein Mann in seinem Leben getan haben muss. Nun, Pilgerfahrt zur Selbstfindung, das hat ja mittlerweile schon jeder Z-Promi durch. Auch Besteigung von K2, Eiger Nordwand, Everest und wie die ganzen gehypten Hügel auch immer heißen, waren gestern, sind passé. Ihr seid auf dem Holzweg, Freunde. Irgendwann wird er sich aufraffen und die letzte und ultimative Herausforderung annehmen. Er wird seine Sachen packen und den Berg der Berge erklimmen. Dabei wird er in Regionen vorstoßen, die nur wenige Menschen bisher gesehen haben, und dabei Lebensformen sehen, um die sich seit Äonen Mythen und Legenden ranken. Und sollte er erfolgreich sein, werden die Geschichtsbücher fortan von diesem Ereignis berichten. Und an allen Lagerfeuern wird sich die Geschichte verbreiten. Die Geschichte, wie TJ den Wilseder Berg bestieg und den Yeti traf. Geplant hatte er es für den Tag der Tage, den 29. Februar 2020, quasi eine einmalige Gelegenheit. Niemand hätte ernsthaft die Absicht, an diesem Tag etwas anderes zu tun, wie zum Beispiel eine profane Gegenveranstaltung in einem Kurpark in bzw. nahe einer ehemaligen Bundeshauptstadt zu besuchen. Selbst dann nicht, wenn dort ein Frosch zu finden wäre. Denn hey, was ist ein Frosch, wenn man stattdessen einen hosenlosen Yeti? Da fällt die Wahl nicht schwer. Die Rede ist von Gipfelstümper. Das hosenlose Gipfeltreffen. Zu finden unter dem Geheimcode GC8GHZN. Zumal, wie TJ neulich bedauernd anmerkte, so viele alte Bekannte dort sein würden. Bevor er schluchzend fortfuhr, wie zum Beispiel der Teufel, die Eichhörnchen, der Angeliter, der Ritter, der Buddy, von der schweigenden Mehrheit einmal ganz abgesehen. Nun hockt er trübsinnig zu Hause im Keller und fingert an irgendeinem Neukauf aus China rum, während die Welt an ihm vorüberzieht. Verpasste Gelegenheiten. Aus Liebe zu seiner Holden, wie er sagt, die an diesem Tag verhindert sein würde. Und so wird auf diesem Schicksalsberg am Tag der Tage Geschichte geschrieben. Nur leider ohne ihn. Und mit dieser Bombensensation endet diese Folge. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Der DJ, nicht der TJ. In Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.